einer alten Chinee und Sabalot. Wie haben sie immer ihre Liebe tot? Es hat ein gutes Gut, ist kein hinter die Ohren, wenn man war schon immer auf den Ort meist verloren. Meine alte Mischmutter fand sie nie gut. Ich war schon immer ein Tunischgut. Wegen mir erhängte sich die Tante von hier. Ich war der Schreck der ganzen Familie. Yeah, ich war das schwarze Schaf. War die Wahl zu kommen und brav. Yeah, ich war das schwarze Schaf. Sie lassen mich Verrotter und Mitesser. Ich wusste nicht, aber für alles besser. Ich war frech und faul und mein Gut blau. Weil ich mich schon damals in der abartigen Sau vom Jürgen. Auf ihrer Wand klein, so konnten die Leute eben doch nicht noch nie sein. Meine Hose war verblinkt, kaum noch zu sehen. Da man gibt auch Mädels, die da drauf stehen. Yeah, schwarzes Schaf, das ist immer ein schwarzes Schaf. Yeah.